Da rub ich meine Matze rub ich dir. Du dratsch ich meine Tschuwe dratsch ich dir. Da rub ich meine Matze rub ich dir. Du dratsch ich meine Tschuwe dratsch ich dir. Like mein Jot ist so zu biech, fährst von nach mein Job. Ничего не будет нормально, ничего не будет. Ich will Tschorne, Tschorne, Bewe, jetzt wird's mir.